Good morning. Guten Morgen. How's everybody doing? Wie geht's euch allen? Next week is going to be the mark of 10 years of my time in Austria. Nächste Woche werde ich 10 Jahre in Österreich sein. And 10 years in this church as well. Und auch 10 Jahre in dieser Gemeinde. And I'd like to take the opportunity to say thank you to you all. Möchte die Gelegenheit nutzen, euch allen Danke zu sagen. Because it's really been the best time of my life here. Weil es wirklich die beste Zeit meines Lebens hier ist. You know, when I first came to Austria, I was a very unstable person. Als ich zuerst mal nach Österreich kam, war ich eine sehr instabile Person. I have a picture for you. Ich habe ein Bild für euch. I was living very close to the border of really ruining my life. Bin ganz nah an der Grenze daran gewesen, von dem gewesen, mein Leben zu ruinieren. That Backstreet Boy on the right is me. Da hinten dieser Backstreet Boy, das bin ich. I was really full of pride. Ich war voll stolz. Very insecure as well. Und zugleich unsicher. Filling my life with the wrong kind of things. Und ich habe mein Leben mit falschen Dingen vollgestopft. Really rebelling against a very legalistic culture, church culture I grew up in. Ich habe rebelliert gegen die sehr legalistische Gemeindekultur, in der ich groß geworden bin. I didn't feel worthy to approach God. Und ich habe mich nicht würdig gefühlt, überhaupt zu Gott zu kommen. And I was very unstable in my thinking. Ich war auch sehr instabil in meinem Denken. And not to say after 10 years that I'm much better, but there's been a little bit of progress. Also nicht, dass ich sagen möchte, jetzt bin ich viel besser, aber zumindest war ein bisschen ein Fortschritt da. And I think that we're all broken people. Ich denke, wir sind alle zerbrochene Menschen. I think we all have, even if we don't admit it, we have something we're carrying, some burdens. Ich denke, wir alle tragen irgendwelche Lasten mit uns. We have some kind of instability in our lives. Und wir haben irgendwelche Instabilitäten in unserem Leben. Whether it be depression. Sei es jetzt Depression. Maybe we're having problems in our marriage. Vielleicht haben wir auch Probleme in unserer Ehe. Sickness. Oder sind krank. Maybe we're just going through something. Vielleicht gehen wir einfach durch etwas durch. And more as I get older, I see that this perfect example of a Christian life, which I always believed was without any problems, it's not realistic. Und je älter ich werde, umso mehr sehe ich, dass dieses perfekte Christenleben einfach unrealistisch ist. More and more I see that Christians also have a lot of problems. Immer mehr sehe ich, dass auch Christen Probleme haben. Christians have problems in their marriages. Christen haben auch Probleme in ihren Ehen. Christians are struggling with a lot of stuff. Und Christen haben Probleme mit einer ganzen Menge von Dingen. Christians have instability in their lives. Und auch Christen sind instabil in ihrem Leben. And I'm not talking about balance. Ich spreche jetzt nicht über Ausgewogenheit. I want to talk about spiritual stability. Ich möchte über geistliche Stabilität sprechen. By definition, balance is how well you can control your body when things are not moving. Meine Definition von Balance ist, dass wie gut du deinen Körper kontrollieren kannst, wenn du dich nicht bewegst. But stability is how well you can control your body when things are moving. Aber Stabilität ist, wie sehr du deinen Körper kontrollieren kannst, wenn Dinge um dich herum sich bewegen. So I would suggest, spiritually speaking, we can say stability is how well our spirit functions during the trial, during the storm. Also Stabilität im geistlichen Sinne ist, wie gut wir funktionieren, während die Stürme an uns herumtosen. It's tested under circumstance. Das wird getestet in unseren Umständen. When everything's going well, it's easy to have balance. Wenn alles gut ist, dann können wir leicht ausbalanciert sein. But when the storm comes, we better be stable. We better have a solid foundation. Aber wenn die Stürme tosen, dann ist es besser, wenn wir stabil sind und eine gut gegründet sind. And that's my first verse. My first point is understanding grace. Mein erster Punkt, den ich sprechen möchte, ist, dass wir Gnade verstehen sollen. Understanding grace should be our foundation. Grace is our foundation. Gnade zu verstehen, Gnade selbst, das ist unser Fundament. Like we sang in that song this morning, you know, Amazing Grace. Wie wir heute Morgen auch gesungen haben, Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Grace is what puts the broken pieces of our life back together. Gnade ist das, was die zerbrochenen Teile unseres Lebens wieder heil macht. Grace is the foundation. Gnade ist die Grundlage. Grace to forgive, grace to be forgiven. Die Gnade zu vergeben und auch die Gnade, Vergebung zu erhalten. And I believe that God took me to Austria to really understand grace. Ich glaube, Gott hat mich deshalb nach Österreich gebracht, damit ich Gnade wirklich verstehe. I think he brought me here. He brought me into my father-in-law's home. Er brachte mich hierher und auch in das Haus meines Schwiegervaters. And I was immediately accepted. Und ich wurde sofort akzeptiert. And I thought for sure that there would be some challenge with that. Ich dachte mir, sicherlich gibt's einige Herausforderungen. But it was just love. Aber es war einfach nur Liebe. I remember the first time I walked into the church here. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal hier in die Gemeinde reinkam. I had such a bad reputation from because our churches were connected. Ich hatte so einen schlechten Ruf, weil unsere Gemeinden damals verbunden waren. I thought for sure my reputation would follow me. Ich dachte, mein schlechter Ruf wird mir sicher nachfolgen. I thought for sure the first time I walked in, Pastor Rob would say, "I heard that you were arrested for drugs, a few things like that." Ich dachte mir, das erste Mal, wenn ich reinkomme, da wird Pastor Rob kommen und sagen, ich habe gehört, du bist wegen Drogen. I'm gonna be watching you. Stay away from our girls. Werde ich genau beobachten und halte dich fern von all den Mädchen. But I walked in, he threw me a baseball glove. Aber ich bin reingekommen und er hat mir einen Basketballhandschuh entgegengeworfen. A baseball glove. Baseball. And he said, handschuh. Yeah, he said, "Hey, you want to help?" Und er sagte, hey, möchtest du mir helfen? I said, "Yeah, I want to help." Sagte, gerne, ja. Help Maxi Canoza with his batting swing. Help him learn how to swing the bat. Also, erklär Max, wie er den Schläger schwingen soll. No discussion, just immediately accepting. Also, es war keine Diskussion darüber, ich war sofort akzeptiert. And I think the grace that I was shown here really reflects the Father's heart. Ich denke, die Gnade, die mir hier erwiesen wurde, die reflektiert des Vaters Herz. And the Father's heart is a heart of grace, that we are worthy to come to him. Das Herz des Vaters ist ein Herz voller Gnade und wir sind würdig, zu ihm zu kommen. You are his enemies, separated from him by your evil thoughts and actions. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Yet now he has reconciled you to himself through the death of Christ in his physical body. As a result, he has brought you into his own presence, and you are holy and blameless as you stand before him without a single fault. Doch nun hat euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat euch mit sich versöhnt, euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. But you must continue to believe this truth and stand firmly in it. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. So because of Christ, because of his death, wegen Christus, wegen seines Todes, we are holy and blameless, sind wir heilig und makellos, and without a single fault, und auch ohne einen einzigen Fehler. But there's a condition. Aber es gibt eine Bedingung. You must continue to believe this, wir müssen das im Glauben festhalten, and stand firmly in it, und ganz fest darin stehen. Why, if we have this truth, do we need to stand firmly in it? Warum haben wir diese Wahrheit, an der wir festhalten sollen? Why do we need to be stable in that belief, in the knowledge of that? Warum müssen wir stabil sein im Glauben daran und in dem Wissen? Because with the power of grace to forgive you, weil mit der Gnade, mit der Kraft der Gnade zu vergeben, comes also a very strong power, a very, very important power to shake things up. Kommt auch eine sehr wichtige Kraft, Dinge einfach abzuschütteln. When grace speaks, it shakes things up. Wenn die Gnade spricht, dann werden Dinge abgeschüttelt. Let's look at the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. You want to just read that through? Hebräer 12, 24 bis 27. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen, und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Und sein Blut verkündet etwas viel Besseres als das Blut Abels. Weist Gott nicht zurück, der zu euch redet. Die Israeliten entkamen der Strafe nicht, als sie sich weigerten, auf Moses zu hören, der ihnen Gottes Wort weitersagte. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel zu uns spricht. Als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde, aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. And the next slide, please. You have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people. And the sprinkled blood, that's grace. That's because of the sprinkled blood we have grace. Also wegen des vergossenen Blutes empfangen wir Gnade. That speaks of forgiveness instead of crying out for the vengeance like the blood of Abel. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. When God spoke to us from Mount Sinai, his voice shook the earth. But now he makes another promise. This is the important part. Jetzt kommt der wichtige Teil. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. The heavens, that's the atmosphere. Die Himmel, das ist die Atmosphäre. That's where the principality and powers are. Dort sind die Mächte und Gewalten zu Hause. That's where the spirits are, which are trying to shake up our lives. Dort sind die Geister, die versuchen, unser Leben zu erschüttern. Which are trying to get footholds in our lives. Und die einfach hier so einen Fuß in den Türspalt unseres Lebens bekommen wollen. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. Noch einmal, ich werde nicht nur die Erde, sondern auch die Himmel erschüttern. So what does that mean? The words, once again. Was heißt das nun, die Worte, nochmals? Indicate the removal of things that are being shaken, as of the things that are made. Also es geht darum, die Dinge, die gemacht sind, abzuschütteln. So that what's being shaken, so that what cannot be shaken may remain. Also was kann dann nicht abgeschüttelt oder erschüttert werden? So the sprinkled blood is grace. Nämlich die Dinge, die bleiben. Und das vergossene Blut, das repräsentiert die Gnade. And God will shake the whole earth. Gott wird die ganze Erde erschüttern. And the heavens. Und die Himmel. Whenever we speak grace into our lives. Aber wann auch immer wir Gnade in unsere Leben sprechen. Whenever he speaks grace into our lives. Wann auch immer er Gnade in unser Leben he's spricht. He's shaking out all of the spirits that have footholds in our lives. Da schüttelt er all die Geister ab, die in unserem Leben Platz nehmen wollen. He's shaking the footholds that the spirits have in our children's lives, in our families' lives, in our marriages. Er schüttelt all die Geister und Dämonen ab, die Leben unserer Kinder in Beschlag nehmen wollen. He says, I will shake. Er sagt, ich werde das erschüttern. Why is he shaking it? Warum schüttelt er das ab? Because he wants all the things that are made to fall away. Weil er möchte alles, was gemacht ist, dass es vernichtet wird. So that only his grace can remain. Dass nur noch seine Gnade übrig bleibt. You know, it reminds me of a story of my wife and I in Greece. Das erinnert mich an eine Begebenheit, als meine Frau und ich in Griechenland waren. Before I tell this story, here's my disclaimer. Bevor ich jetzt die Geschichte euch mitteile, da gibt's ein bisschen so eine Art Entschuldigung von mir. I do not promote unmarried couples going on vacation together. Also ich ermutige euch nicht, das Unverheiratete gemeinsam auf Urlaub zu fahren. But to illustrate, I'll tell you my story. Aber um eine Illustration zu geben, erzähle ich euch meine Geschichte. My wife and I were before we were married, we were walking in Shopping City. Bevor meine Frau und ich uns heirateten, da waren wir in der Shopping City. We saw this last minute travel. Und wir haben da so das letzte last minute Angebot für eine Reise gesehen. We were dying for an adventure together. Und wir wollten unbedingt ein Abenteuer miteinander haben. But we weren't married yet. Aber wir waren noch nicht verheiratet. We thought €250 to go to Greece for a week. That's awesome. 250 Euro pro Person eine Woche Griechenland, das ist ganz toll. So we went. Also, sind wir gefahren. We said we're going to be good. Und wir sagten, ja, wir werden uns gut verhalten. No temptation will come into this week. Keine Versuchung wird in dieser Woche stattfinden. And you know, we're having a good time, we're at the beach and stuff like that. Und wir hatten eine gute Zeit am Strand und so. At some point we were alone. Und irgendwann einmal waren wir dann alleine. And I'll be honest with you. Ich möchte jetzt ganz ehrlich sein. I wasn't thinking about a Bible study. Ich habe da jetzt nicht an ein Bibelstudium gedacht. Thoughts of temptation were creeping into my moment. Gedanken der Versuchungen sind da so richtig mir entgegengekrochen. And suddenly the whole room started shaking. Und plötzlich hat sich der ganze Raum bewegt. The pictures were shaking and falling off the walls. Die Bilder wurden erschüttert und sind von den Wänden gefallen. And I said, oh God, we're being chastised. Und ich sagte, oh Herr, jetzt werden wir gezüchtigt. I should have never taken her here. I'm taking her back to Vienna. Ich sollte niemals mit dir hierher gehen. I'm sorry, God. Jetzt fliegen wir nach Wien zurück. Tut mir leid, Herr. I went outside. I thought, und bin rausgerannt. It was just in our room. Und haben wir gedacht, das war aber eigentlich jetzt nur in unserem Zimmer. Everything is going on as normal. There's restaurants, people are dancing. Alles ist ganz normal. Da sind Restaurants, Leute tanzen. And I said, we're really being chastised, Isabella. We're really being, it's only in our room. Isabella, wir werden jetzt richtig gezüchtigt. Das ist nur in unserem Zimmer. So I went down to the reception. Da bin ich dann runtergegangen zur Rezeption und habe gesagt, oh, yeah, habt ihr irgendwas bemerkt? Sie sagten ja. It's a tremor, it happens all the time. Das ist so ein kleines Erdbeben, das passiert immer wieder. Oh my gosh. Und ich dachte mir, oh Herr. God used that moment to shake that temptation right out of me. Gott hat diesen Moment versucht, verwendet, um diese Versuchung von mir abzuschütteln. Right away it was gone. Und plötzlich war sie weg. And it's a good thing. Und das ist eine gute Sache. That he's doing the shaking. Dass er uns erschüttert. Because otherwise I would have started to build a foundation on something that can't remain. Andernfalls hätte ich vielleicht eine Grundlage auf etwas, was nicht haltbar ist, gegründet. We have to understand that he's shaking up our situations. Wir müssen das verstehen, dass er uns immer wieder in Situationen erschüttert. So that our marriages will remain. Damit unsere Ehen aufrecht bleiben. That our children will remain. Dass unsere Kinder. That our friendships will remain. Und dass unsere Freundschaften überdauern. That we will have foundation and everything that we have in life build it on something that will remain. Dass wir alles, was wir im Leben haben, auf einer Grundlage ist, die bleibt. Not on something that can be shaken away, not on things that are made. Nicht auf einer Grundlage von etwas, was abgeschüttelt oder erschüttert werden kann. And obviously, auf Dingen, die von uns gemacht sind. Obviously, he's not going to shake everybody's actual earth like he did with me. Zweifellos wird es nicht so sein, dass jeder ein Erdbeben verspürt, so wie es bei mir war. But he'll shake up our situations, he'll shake up our circumstances. Unsere Umstände und Situationen, die werden aber erschüttert werden. He'll shake up our finances. Oder unsere Finanzen können erschüttert werden. And then it's so hard to get peace when the shaking is going on. Und dann ist es so schwer, Frieden zu finden, wenn wir so erschüttert werden. And that's my second point. Und das führt zu meinem zweiten Punkt. Receiving peace. Nämlich Frieden zu empfangen. Just like grace puts the pieces back together, so wie die Gnade die Dinge wieder zusammenfügt, peace helps us not fall apart during the shaking. Hilft uns der Friede, dass wir nicht auseinanderbrechen, wenn wir erschüttert werden. But it's something that needs to be received. Aber es ist etwas, was wir empfangen müssen. It's not something we can fabricate. Es ist nicht etwas, was wir uns selbst fabrizieren können. We need to be very dependent on his supply of it. We need to be very dependent on his supply of peace. Wir sind sehr abhängig davon, dass er uns mit Frieden versorgt. So how can we get this peace? Und wie können wir diesen Frieden bekommen? Paul told the Galatians it's a fruit of the Spirit. Paulus hat den Galatern gesagt, dass es eine Frucht des Geistes ist. It's something the Spirit produces within us. Etwas, was der Geist in uns bewirkt. But we can know, we can see in our life, we don't have that peace and we can claim it. Wenn wir sehen, dass wir diesen Frieden in unserem Leben nicht haben, dann können wir ihn in Anspruch nehmen. There's that restlessness within all of us, right? In uns allen ist so diese Rastlosigkeit, oder? When we're kids, we start with hobbies or sports to try and fill that or to ease it. Wenn wir Kinder sind, dann beginnen wir mit Sport oder mit sonstigen Hobbys, damit wir das beruhigen. Then we're teenagers, we try relationships and other things. Als Teenager beginnen wir dann irgendwelche Beziehungen oder sonst was. We get a little bit older, we try marriages, we try careers, even church. Wenn wir dann älter werden, dann versuchen wir es mit Ehe, mit Karriere oder sogar mit der Gemeinde. But nothing will give that peace until we realize we have to run to our Father. Aber nichts wird uns wirklich Frieden geben, sondern wir erkennen, dass wir unserem Vater entgegenlaufen müssen. We have to get the peace from him. Wir müssen von ihm den Frieden bekommen. Let's look at Philippians. Schauen wir uns Philippa an. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer, petition, thanksgiving, present your request to God. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. That first part, prayer, petition, thanksgiving, present your request to God, that's functions of a relationship. Also Gebet, Danksagung und Bitte, das ist das, was unsere Beziehung zu Gott definiert. And then we will get peace which transcends all understanding. Und dann bekommen wir den Frieden, der höher ist als unsere menschliche Vernunft. It's a supernatural peace. Ein übernatürlicher Friede. You know, we've just started discovery class here in the church. Hier in der Gemeinde haben wir vor kurzem die Discovery Klasse gestartet. First class we were talking about quiet time. In der ersten Stunde haben wir über die stille Zeit gesprochen. And we said this, work for your quiet time and your quiet time will work for you. Und wir sagten, bemühe dich um deine stille Zeit und deine stille Zeit wird sich um dich bemühen. Meaning if you work hard to put a routine in place to spend time with God, you'll start to see the fruit it brings into your life. Arbeite hart daran, eine gewisse Routine zu entwickeln, Zeit mit Gott zu spenden und das wird dann Frucht in deinem Leben bringen. And it's ironic, but the quiet time is one of the biggest causes of defeat in Bible-believing Christians' lives today. Es ist etwas ganz Ironisches, aber die stille Zeit ist etwas, was oft die ärgste Niederlage im christlichen Leben bewirkt. Because it's so basic. We all know if we're Christian, we should spend time with God. Weil es ist so grundlegend. Wir alle als Christen wissen, dass wir Zeit mit Gott verbringen sollten. But a lot of us, including me, struggle with that. Aber eine Menge von uns, inklusive mir, haben damit Probleme. And then it becomes a burden. Und dann wird es eine Last. And it gets heavier and heavier. Die schwerer und schwerer wird. And then suddenly at one point we think, this is too heavy, you know, I'm feeling too much guilt. Und plötzlich zu einem gewissen Zeitpunkt denken wir uns, jetzt ist das so schwer, ich fühle mich so schuldig. I'm just gonna drop it off. Und dann hört man einfach völlig damit auf. And then we're defeated. Und dann sind wir besiegt. We can never be prosperous Christians when we're not having spending time with God. Es kann uns nie wohlergehen als Christen, wenn wir nicht Zeit mit Gott verbringen. 2 Peter 1:2 says, may God give you more and more grace and more peace. Go ahead. 2. Petrus sagt, möge Gott uns mehr und mehr Frieden und Gnade geben. As you grow in your knowledge of Christ. Indem du in deinem Erkenntnis Christi wächst. The more you spend time with God, the more grace and peace you get. Je mehr Zeit du mit Gott verbringst, umso mehr Gnade und Friede wirst du erhalten. We have to really quiet ourselves down. Wir müssen wirklich ruhig werden. If our heart is full of pride, we can't receive peace. Wenn unser Herz voll Stolz ist, dann können wir keinen Frieden bekommen. We have to humble ourselves. Wir müssen demütig werden. Understand grace. Gnade verstehen. And then our heart will be ready to receive peace. Und dann wird unser Herz bereit sein, diesen Frieden zu empfangen. I have a friend of mine in the US. In den USA habe ich einen Freund. And he always says, I've been going through something for 2 years or so and I've asked God many times for peace, but he doesn't deliver. Und er sagte zu mir, bin jetzt 2 Jahre durch etwas hindurchgegangen und habe Gott immer wieder um Frieden gebeten, aber er hat mich nicht freigesetzt zum Frieden. And because he doesn't get that peace, und weil er diesen Frieden nicht bekommt, he blames God. Beschuldigt er dafür Gott. And he uses that as an excuse to put distance between him and God. Und er verwendet das als Ausrede, weil er die Distanz zwischen sich und Gott schafft. And it's like he's waiting for something that can't happen. Und er wartet anscheinend auf etwas, was nicht passieren kann. It's impossible to have peace when your heart is full of pride. Aber es ist unmöglich, Frieden zu haben, wenn dein Herz mit Stolz erfüllt ist. And no matter how much I tell him, hey, you gotta humble yourself, you gotta go to God for grace. Egal wie oft ich ihm sage, du musst demütig sein und Gott um Gnade bitten. Then that pride will be gone. Then your heart will be ready to receive his peace. Dann wird dein Stolz verschwinden und dein Herz wird bereit sein, diesen Frieden zu empfangen. Nobody can make the decision to go boldly to the throne of grace but him. Niemand kann diese Entscheidung treffen, mutig vor dem Thron Gottes zu treten, außer ihm. So he blames God. Also macht er Gott dafür verantwortlich. Things keep happening in his life and he gets worse and worse and worse. Und Dinge passieren in seinem Leben und es wird immer schlechter und schlechter. And more pride and more pride and more pride. Und immer mehr entwickelt sich Stolz. We have to first understand grace. Also zuerst müssen wir Gnade verstehen. And then we can receive peace. Und dann können wir Frieden empfangen. You know, I've talked about my mother a lot of times here in the church. Ich habe schon einige Male über meine Mutter hier in der Gemeinde gesprochen. She's had cancer since 2002. Seit 2002 kämpft sie mit Krebs. And now it seems it's more or less coming to an end. Und jetzt schaut so aus, als ob es dem Ende zugeht. Recently the doctor asked her to please start end of life strategy. Vor kurzem hat der Doktor sie gebeten, sich damit anzufreunden, dass ihr Leben bald enden wird. And that means find out where you want to die. Also finde heraus, wo du sterben möchtest. Put your will together. Und schreib deinen letzten Willen nieder. And it's been really tough for the family. Es ist wirklich ganz schwierig für die Familie. And I asked her, I said, Mom, how do you find peace every day? You're such a testimony to me. Und ich habe gesagt, Mama, wie findest du eigentlich täglich deinen Frieden? Du bist so ein Zeugnis für mich. And so I asked her to share a video with you guys. Und habe ich sie gebeten, ein kurzes Video für euch zu sprechen. Hi, my name is Wendy Soprano. I'm Bobby Soprano's mother, and he asked me to share a few words on peace since I've had cancer since 2002. Well, most of the time I do have peace, and only when I get some bad news from the doctor or a negative report do I have to go to God and ask him to take away my anxiety, which he always does. Great peace, it says in Psalm 119:165. Great peace have they that love the word of God, And if we love the Word of God and we read the Word of God, it's a provision for us to take away our anxiety and our fear. Death is a promotion, and God considers the day of our death precious in His sight. So, He also says in Romans 8:18, "For I reckon that the suffering of this present time is not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." So that's a promise that we can hold on to, and a promise that I do read continually. I also think of Stephen and how he was stoned, and while he was being stoned, his countenance was seeing the revelation of heaven. And that's how we are. We are being stoned with cancer, and many in your church have cancer, and we're being stoned with the cancer, but we don't feel the stoning because we see the revelation of Christ. So, through our suffering with cancer, if we suffer, we will reign with Christ. And I wouldn't take that away. If God gave me the choice to say, "I'll take away the cancer and you won't have to suffer," I would choose to suffer because I want to reign with Christ. And that's more important to me. The eternal is more important to me than the temporal. That's good. Thank you very much. Wendy is a soldier, and she loves the Lord, and she just keeps on trucking. We love her very much, and we pray for you and Vienna, Austria often. So, thank you. You know, she's in a very hopeless situation. Meine Mutter ist in einer sehr hoffnungslosen Situation. So she's really clinging to the promises. Also hält sie sich wirklich ganz fest an die Verheißungen. And the promise that if you suffer, you will reign with him is very important for her. Und dieses Versprechen, wenn wir leiden, dann werden wir auch mit ihm regieren, ist für sie sehr wichtig. There's many other ways that we can reign with him. We don't have to suffer, but for her, she clings on to that promise. Es gibt viele andere Wege, wie wir mit ihm regieren werden, aber für sie ist das einfach das Leiden und daran hält sie sich fest. And she's just receiving his peace. Und sie empfängt einfach nur seinen Frieden. And she's been doing that for 12 years. Und das seit 12 Jahren. And it's just such a testimony. Das ist so ein Zeugnis. And sometimes the Holy Spirit will use his peace to guide us. Manchmal verwendet der Heilige Geist seinen Frieden, um uns zu leiten. You know, like if you have peace, go ahead. Wenn du Frieden hast, dann mach so weiter. But if you don't have peace, break. Aber wenn du keinen Frieden über etwas hast, dann hör auf damit. It reminds me of one time I was skiing a few years back. Das erinnert mich daran, wie ich vor einigen Jahren Skifahren war. By the way, congratulations to the Austrians for yesterday's victory. Übrigens, Gratulation an die Österreicher zum gestrigen Sieg. But we were skiing. There were six of us Americans, and we were in Tirol. Als wir da Skifahren waren, waren wir sechs Amerikaner in Tirol. In Stubaier. Im Stubaital. And we were up at the Gipfellift. Und wir waren am Gipfellift oben. And you know, we were really looking for fresh powder fields. Und wir wollten also richtig im frischen Pulverschnee fahren. And it had just been really warm and raining. Es war warm und hat geregnet. And then suddenly it got really cold, and there was a ton of snow. Und plötzlich wurde es ganz kalt und es hat sehr stark geschneit. Like over a meter of snow. Über einen Meter Schnee war da. So for somebody who wants to go powder skiing, it's a dream. Für jemanden, der Pulverschnee fahren möchte, ist das ein Traum. And we went all the way to the top and we saw over there is a fresh powder field. Und wir sind da ganz auf die Spitze raufgefahren, haben gesehen, da drüben, da ist ein Pulverschneefeld. But there's no lift. Aber es gibt keinen Lift. So we thought, okay, if we hike up there, it'd probably take us about an hour, hike up with our skis. Wir haben uns gedacht, naja, wir gehen da jetzt mit den Skien rauf, wird circa eine Stunde dauern. We can go over that ridge. Und da können wir dann über diesen Grat rübergehen. We'll be able to enjoy the powder field. Und dann werden wir dieses Pulverschneefeld so richtig genießen. We all hiked up there. Also sind wir alle darauf gewandert. And then it was time to ski across the ridge. Und dann war Zeit, da über diesen Grat rüberzufahren. And I looked at this ridge. Da habe ich dann auf diesen Grat geschaut. I said, guys, I have no peace to do that. Hey Leute, ich habe da keinen Frieden darüber, das zu tun. And they said, ah, come on, we can do it, we can do it. Und dann haben gesagt, naja, schau, wir können es doch machen. So the group decision was yes. Also die Entscheidung der Gruppe war, ja, wir machen das. I didn't want to be getting made fun of all night, so I decided to go. Also ich wollte ja kein Feigling sein und dass alle über mich lachen, also habe ich auch mich entschlossen mitzumachen. So the first three skied across. You know, you couldn't even see the bottom part. It was so steep. It was like this. Also es war total steil. Man konnte nicht einmal richtig runterschauen und die ersten drei sind da losmarschiert. And they started cutting across and I was supposed to go, but I said, I can't. I have no peace to do this. Und die haben da losgefahren, aber ich habe gesagt, das kann ich nicht machen. Ich habe keinen Frieden darüber. So I stopped. Bin ich also stehen geblieben. The guys behind me, let's go, let's go. Und die zwei hinter mir haben gesagt, los, fahr weiter. Suddenly what happened is they disrupted the mountain. Plötzlich, was dann passiert ist, sie haben dann eine Lawine abgeschnitten. And all that fresh powder started sliding off the ice. Und der ganze Pulverschnee ist dann über der Eisfläche runter. And they were gone. Und sie sind einfach mitgerissen worden. And then about a split second later, poof, I felt like I got hit by a baseball bat. Und einen Augenblick später habe ich mich gefühlt, als ob ich von einem Baseballschläger getroffen wurde. And I remember just falling with my skis on, like 10 meters. Bin einfach so mit meinen Ski runtergefallen, circa 10 Meter. And then my three friends, boom, boom, boom, gone. Und meine drei Freunde waren plötzlich verschwunden. And then I landed. Und dann bin ich gelandet. The snow was up to here. Der Schnee war hier bis zum Brust. And the two guys behind me also landed, but they weren't buried. Und die zwei hinter mir, die sind dann auch zum Stillstand gekommen. But he was like 15 meters away from me. Aber waren circa 15 Meter von mir entfernt. And I said, you, he went in there, you, he went in there, I'll get him. Und ich sagte zu ihnen, hey, die sind dort vergraben und die dort, komm, lasst uns ausgraben. We started digging them out. Wir haben dann begonnen zu graben. We're not going to find him, we're not going to find him, digging him out, quick, quick, quick. Wir müssen sie schnell finden, ganz schnell. Finally I saw the top of his ugly head. Und letztlich habe ich dann den Kopf, den Spitze von einem hässlichen Kopf gesehen. And he looked at me, he said, Bobbert. Und er hat mich angeschaut und gesagt, Bobby. I was ready to go. Ich war schon bereit zu sterben. And I said, oh my gosh. Und sagte, oh ja. But because of that no peace, I braked. Aber weil ich keinen Frieden hatte, unterbrach ich diese Aktion. Thankfully, without that, we would probably all be buried. Ohne dem wären wir wahrscheinlich alle verschüttet worden. And then the Austrian ski bar, you idiots! Und dann haben die österreichischen Skifahrer gerufen, ihr Idioten! Don't you see the sign, Lawine? Seht ihr dort nicht das Zeichen, Lawinengefahr? Yeah, sorry, okay, not our country. Tut mir leid, kommt aus einem Land. The point is that once we understand his grace, also der Punkt ist, wenn wir einmal seine Gnade verstehen, Our hearts will be ready to receive his peace. Dann werden unsere Herzen bereit sein, seinen Frieden zu empfangen. And once we have his peace, und wenn wir seinen Frieden haben, we're ready to operate confidently in godly confidence. Dann sind wir bereit, im Zutrauen, im Vertrauen auf Gott zu handeln. That's my third point, operating in godly confidence. In göttlicher Zuversicht, im Zutrauen zu Gott zu handeln, das ist mein dritter Punkt. You can only be confident when you're operating out of a place of peace. Du kannst nur zuversichtlich sein, wenn du aus der Position des Friedens heraus handelst. If you don't have peace, you can't be confident. Wenn du keinen Frieden hast, dann kannst du auch kein Vertrauen haben. And once we start to operate in godly confidence, now we're able to get into ministry. Und wenn wir einmal in göttlichem Vertrauen handeln, dann sind wir auch bereit, in den Dienst einzutreten. Grace puts the pieces back together. Die Gnade fügt die Teile wieder zusammen. Peace helps us from falling apart during the shaking. Der Friede hilft uns, dass wir nicht auseinanderbrechen, wenn wir erschüttert werden. And once we have godly confidence, we can help others not fall into pieces. Und wenn wir göttliches Vertrauen haben, dann können wir anderen helfen, dass sie nicht, wenn sie erschüttert werden, then we can start Stücke zu fallen. Then we can start to approach each day with a confident love for people instead of a insecure concern for ourselves. Und dann können wir jeden Tag darin beginnen, anderen Leuten in Gottvertrauen zu begegnen, als selbst in Unsicherheit zu agieren. And I'm not talking about depending on our own strength. Und ich spreche nicht davon, dass wir uns auf unsere eigene Stärke verlassen. That is to be cocky or arrogant. Das wäre ganz hochmütig oder arrogant. I'm talking about depending on his strength. Ich spreche davon, dass wir uns auf seine Stärke verlassen. Let's look at 1 Peter. Schauen wir uns 1. Petrus an. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. If anyone serves, they should do so as with the strength that God provides. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setzt er sich mit aller der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. If anyone serves, they should do so with his strength. Also wenn jemand dient, dann soll er es mit seiner Kraft tun. The key to godly confidence is keeping your eyes on Jesus. Der Schlüssel zu Gottvertrauen ist, dass wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Right in the garden, as long as they were focused on God, they had no shame. Im Garten Eden, solange sie auf Gott fokussiert waren, hatten sie kein Schamgefühl. They were confident. Sie hatten einfach Vertrauen. As soon as they lost focus, they were full of shame. Aber sobald sie den Fokus auf Gott verloren, waren sie beschämt. And trying to lead a confident life doesn't mean that we stay in our comfort zone. Ein Leben im Vertrauen zu führen bedeutet nicht, dass wir in unserer Komfortzone bleiben. All the other people will go to the Linz March. All die anderen werden schon dort nach Linz gehen zum Marsch. I don't really feel comfortable to do that. Ach, ich fühle mich gar nicht gerufen, dorthin zu gehen. We can go confidently. Aber wir können ganz im Vertrauen we can gehen. Step out of our comfort zone. Wir können aus unserer Komfortzone raustreten. We have a chance for revival. Wir haben eine Möglichkeit, bei der Erweckung dabei zu and sein. Only when we're operating confidently can that happen. Nur wenn wir im Gottvertrauen handeln, kann das passieren. And, you know, we all know the story of Peter in the boat. He had to step out of his comfort zone. Wir kennen alle den Bericht von Petrus, der aus dem Boot stieg, raus aus seiner Komfortzone. He walked on the water to Jesus. Er ist Jesus entgegengegangen am Wasser. And as long as his eyes were fixed on Jesus, und solange er auf Jesus geschaut hat, he was confident. Hat er Vertrauen gehabt. As soon as he lost focus, aber sobald er diesen Fokus verloren hat, his confidence was gone. Hat auch sein Vertrauen verloren. We have to focus on Jesus. Also müssen wir uns auf Jesus konzentrieren. Last week I just had 2 days where I was so in love with my wife. I mean, I'm always in love with my wife, but letzte Woche gab es 2 Tage, da war ich so total verliebt in meine Frau. Ich meine, ich bin das immer, aber I just had these 2 days where I just was like so appreciative for her. Aber ich hatte 2 Tage, da habe ich sie so sehr geschätzt. And I kept telling her, you're so beautiful. I love you so much. Und ich habe immer wieder gesagt, du bist so schön, ich liebe dich so sehr. And she's like, thanks. Und sie sagte, danke. And I was like, thanks. Oh, danke. And I told her probably 30 times within 2 days. Ich habe sie vielleicht 30 Mal in diesen 2 Tagen gesagt. And I wasn't really getting the response I was looking for. Aber ich habe da nicht diese Antwort bekommen, die ich eigentlich erwartet habe. And we're sitting at dinner and my son Samuel says, Mami, du bist schön. Und dann sind wir beim Abendessen gesehen und mein Sohn hat gesagt, Samuel, Mami, du bist so schön. And she started to get a tear in her eye. Und plötzlich hatte sie Tränen in den Augen. And I was like, oh, come on. Und sagte, hey, na geh. I tell you 30 times, I get thanks, and he says it once, and you start to cry. Sagst dir 30 Mal, und du sagst danke, und dann sagt er das einmal, und du beginnst zu weinen. And sometimes it's like that with us in ministry. Und so ist es manchmal bei uns auch, wenn wir im Dienst stehen. We tell God, you know, I'm working so hard in this ministry, God. Wir sagen, Herr, ich arbeite so hart in diesem Dienst. And I'm not seeing the fruit of my labor. Aber ich habe noch nicht die Frucht meiner Arbeit gesehen. And we start to get a little discouraged. Und dann werden wir etwas entmutigt. And then comes some guy whistling in the building. Und dann kommt jemand rein, der pfeift so, kommt ins Gebäude. He's saying, ah, God is so good today. There's breakthrough in my ministry. Everything's going well. Er sagt, hey, Gott ist so gut in meinem Leben. Es ist ein Durchbruch in meinem Ministerial. Es funktioniert so gut. And you say to God, oh, come on. Und sag, hey, Gott, Herrst. Why can't that be like that with me? Warum ist das nicht so mit mir? Why can't my ministry be effective like that? Warum ist mein Dienst nicht so effektiv wie seiner? And I just want to encourage you today. Don't give up. Aber ich möchte euch ermutigen heute. Gebt nicht auf. Don't give up in your ministry, whatever it is. Gebt nicht auf in einem Dienst, wo auch immer ihr dient. Don't get discouraged. Werdet nicht entmutigt. Don't let discouragement turn to insecurity. Lasst nicht diese Entmutigung in Unsicherheit umschlagen. Don't let insecurity cause you to quit. Und lass die Unsicherheit nicht verursachen, dass du aufhörst. Did you ever have that somebody criticized something you're doing and you just feel like, okay, fine, then I'm quitting. Habt ihr schon mal gehabt, das kritisiert euch jemand und du fühlst dich da unbequem und sagst, naja, ich hau einfach alles hin. I just want to encourage you, keep your eyes fixed on Jesus. Aber ich möchte dich ermutigen, haltet eure Augen auf Jesus gerichtet. We're all one team. Wir sind alle ein Team. And we're all trying to do the same thing. Und alle versuchen wir das Gleiche zu bewirken. Last week, two weeks ago, I was teaching my son how to ski, trying to be a good Austrian. Vor 2 Wochen habe ich versucht, meinem Sohn Skifahren zu lernen, damit er einmal wie ein Österreicher sein wird. I just have a minute video for you. Ich habe ein kleines Video für euch gemacht. Come on, Samuel. Come over to Daddy. Remember, bend your knees, lean forward, look where you're going. Beuge deine Knie, beug dich vor und schau, wo du hinfährst. Bend your knees a little bit. Beug deine Knie ein bisschen. Pizza slice. Mach jetzt einen Schneepflug. Yep, yep. Yeah, good job. Now go slowly over and get back on the... I don't need to show the whole thing. Also, ich muss nicht das Ganze zeigen. But I realized afterwards when I was watching that, that a lot of the guidance you give for teaching someone how to ski, you can really use for your ministry. Aber ich habe dann bemerkt, als ich mir das angeschaut habe, dass eine Menge, was man jemanden erklärt, wenn er Skifahren lernen soll, auch nützlich ist, um in einem Dienst zu sein. I thought the parallel was pretty cool. You know, ich dachte, die Parallele ist ziemlich cool. Look forward. Schau nach vorne. Keep your eyes on Jesus. Also halte deine Augen auf Jesus fixiert. Bend your knees. Beug deine Knie. Get ready for a bumpy ride. Also das heißt, sei bereit für eine Buckelpiste. It's definitely not going to be easy. Es wird nicht leicht werden. Lean forward. Beug dich nach vorne. Take an engaged posture. Also nimm eine engagierte Haltung ein. Don't lean back. Lehn dich nicht zurück. And pizza slice. Und mach den Schneepflug. Remember to break. Also erinnere dich daran, jetzt, wie du stehen bleibst. Try and make calculated decisions. Und mach wohldurchdachte Entscheidungen. So whatever you're going through today, whatever kind of instability is in your life, wo auch immer du jetzt durch musst, welche Instabilität auch es immer in deinem Leben gibt, whether it be in your marriage or your friendship or your ministry, ob es deine Ehe ist oder Freundschaften oder dein Dienst oder auch bei der Arbeit, let's remember that understanding grace will help put the broken pieces back together. Lasst uns daran erinnern, dass indem wir Gnade verstehen, werden die zerbrochenen Teile wieder zusammengesetzt. And when grace speaks, it will shake the things out of our lives that we don't need. Wenn die Gnade spricht, dann werden jene Dinge aus unserem Leben abgeschüttelt, die nicht notwendig sind. Understanding his supernatural peace, seinen übernatürlichen Frieden zu verstehen, will help us not fall apart during the storm. Das wird uns helfen, dass wir nicht auseinanderfallen, wenn uns ein Sturm trifft. And operating in godly confidence will help us to help other people whose lives are falling apart. Und im Gottvertrauen zu handeln wird uns dabei helfen, dass wir anderen Leuten helfen zu verhindern, dass sie auseinanderfallen. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, we're all going through something today. Alle machen wir irgendwas heute durch. Whether it's a really small thing, vielleicht was Kleines, or it's a really big thing, oder was vielleicht wirklich ganz Schwerwiegendes. But we believe that you are the answer. Aber wir glauben, dass du die Antwort bist. We believe that through your grace and your peace, you can bring stability into our lives. Wir glauben, dass durch deine Gnade und durch deinen Frieden Stabilität in unser Leben kommen kann. We want to claim your peace in our lives. Wir wollen deinen Frieden in unserem Leben beanspruchen. If you don't know Jesus today, wenn du Jesus heute nicht kennst, but you want to know his grace, aber seine Gnade kennenlernen möchtest, you want to know his peace, seinen Frieden, just repeat after me. Dann wiederhole einfach, was ich sage. Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, I heard about you today. Heute habe ich von dir gehört. I know that you died on the cross for me. Und ich weiß, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. I know that no matter what I try and do on my own strength, it won't be enough. Und ich weiß, egal was ich aus eigener Stärke versuche, es wird nicht genug sein. I know that all efforts to be good will be shaken away. Ich weiß, dass all meine eigenen Anstrengungen, gut zu sein, abgeschüttelt werden. I know that my ability to receive your grace will remain. Aber ich weiß, dass meine Fähigkeit, deine Gnade zu empfangen, bleiben wird. So, Father, please forgive me. Also, Vater, bitte, vergib mir. I want to invite you to come into my life. Ich möchte dich einladen, dass du in mein Leben kommst. And walk with me all of my days. Und all die Tage meines Lebens mit mir gehst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thanks, Rob. That was great. Danke, Rob. Das war wirklich großartig. Okay, let's just go before the Lord one more time. Wollen wir noch einmal vor den Herrn treten? Our Father is a loving Father. Unser Vater ist ein liebender Vater. He is never impatient with us. Er ist niemals ungeduldig mit uns. And he knows he's also a faithful high priest. Und er weiß auch, dass ein treuer hoher Priester ist. A priest that is able to be touched with our weaknesses. He knows what it's like to be human. ein Hoherpriester, der weiß, was Schwäche ist und der sich auch mit uns Menschen identifizieren kann. And so whatever situation is happening, und so welche Situation auch immer passiert, know that he knows. Wisse, dass weiß. And like we heard today, just keep your eyes on him. Und so wie wir es heute gehört haben, fixiere deine Augen einfach auf ihn. Don't look to the left or to the right. Schau nicht nach links oder rechts. Just like in skiing, then you'll fall. So wie beim Skifahren, denn dann wirst du stürzen. But look straight ahead. Schau einfach gerade vorwärts. To the one who loves you. Auf zu dem einen, der dich liebt. To the one who has solution for your difficulty. Zu dem einen, der Lösungen in deinen Schwierigkeiten hat. It doesn't matter what people do. Es macht nichts aus, was Menschen tun. The bad decisions that they make. Die schlechten Entscheidungen, die sie treffen. As long as I keep my eyes on Jesus. Die zählen alle nicht, solange ich meine Augen auf Jesus richte. Everything will work to the good. Alles wird dann mir zum Guten dienen. And so, Lord, we thank you for allowing things in our lives to be shaken, which are shakeable. Und so danken wir dir, Herr, dass du es erlaubst, dass Dinge, die abgeschüttelt werden können in unserem Leben, von dir erschüttert werden. Thank you for allowing those things in our lives. Aber danke auch, dass du diese Dinge in unserem Leben erlaubst. So that we would fix our eyes on you. So dass wir unsere Augen auf dich richten. The one who is never shaken. Der nie erschüttert wird. The one who stays the same. Der immer der gleiche bleibt. Our strong tower. Unser starker Turm. Our rock. Unser Felsen. So just cling on to the unshakable one. Halte dich einfach fest an dem Unerschütterlichen. And you will experience his grace. Und du wirst seine Gnade erfahren. His peace. Und seinen Frieden erhalten. And his confidence. Und das Vertrauen auf ihn. Zuversicht. Die Zuversicht. For the future. Für die Zukunft. He has a good future. Er hat eine gute Zukunft. No matter what it looks like right now, he has a good future for you. Egal wie es vielleicht gerade ausschaut bei dir, für dich hat eine gute Zukunft. The plans that he has is plans of peace and not of harm. Die Pläne, die er für dich hat, sind Pläne des Friedens und nicht die der Verletzungen. And so let hope arise in your hearts. Und so lass Hoffnung in deinem Herzen aufsteigen. He wants to give you a hope and a future. Er möchte dir Hoffnung und eine Zukunft geben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.